Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer Offer Podcast. Dieses Mal mit der Kritik zu der ersten Staffel von Jessica Jones, welche jetzt auf Netflix veröffentlicht wurde. Gleich vorab zur Info, es gibt keine größeren Spoilers in dieser Kritik. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann intensiver darüber reden möchte, was in der Staffel explizit passiert ist in dieser Serie, werde ich es vorher ganz klar anmerken, dass jetzt Spoiler kommen. Also keine Sorge für die, die mit der Staffel noch nicht durch sind oder gar nicht erst angefangen haben. Ich werde ganz klar sagen, ab welchem Punkt ich mich genau dazu äußern möchte, zu einzelnen Punkten in der Story. Zur Erklärung, was eigentlich Jessica Jones ist. Es ist eben wieder eine Marvel-Serie, so wie Daredevil eben, welches Jahr, war das noch dieses Jahr oder letztes Jahr, auf Netflix veröffentlicht wurde. Neben diesen größeren Kinofilmen, die Marvel nun jedes Jahr herausbringt, also immer zwei an der Zahl, glaube ich, fährt man jetzt eben parallel dieses TV-Line-Up oder eben eher Online-Format, dass man eben die etwas kleineren Helden aus den Marvel-Comics, zu denen man zumindest noch die Rechte besitzt, eben seriell verwirklicht. Jessica Jones ist eine Figur, die eher eine düstere Storyline hat in ihren bekannteren Inkarnationen. Und sie hat auf jeden Fall auch mit Daredevil zu tun, mit dieser anderen Serie, die bereits gemacht wurde. Und nicht wirklich mit der Ben Affleck-Version, die irgendwann mal rausgekommen ist. Aber im Grunde ist Jessica Jones eine Frau, die ein privater Ermittler ist, ein Privatdetektiv und eben allerlei Schmutz und Dreck für Leute rausfinden muss und sich so durchs Leben schlägt. Also sie ist jetzt kein Tony Stark und auch kein Steve Rogers Supersoldat oder jemand mit viel Geld. Also sie ist ein relativ normaler Mensch im Grunde. Und sie hat eben auch ein paar Superkräfte, vergleichbar mit Captain America in dem Fall. Also sie kann recht hoch springen und sie hat eine Menge Kraft und so. Aber sie kann jetzt eben nicht Laser aus den Augen schießen oder sowas, auch wenn das auf witzige Art und Weise in der Serie mal erwähnt wird. Und ja, die Story an sich rund um Jessica Jones ist eher eine düstere. Ich bin kein großer Comicleser, das ist nur das, was ich so in Erfahrung gebracht habe rund um diese Figur. Also das kann man gleich vorab sagen, dass das nicht vom Ton her so ist wie diese Kinofilme von Marvel. Es ist deutlich düsterer, also ein wichtiges Thema, was auch in dieser ersten Staffel behandelt wird. Es sind eben Themen wie Vergewaltigung, wie Misshandlung von Kindern. Also es ist auf jeden Fall harter Stoff an manchen Stellen, was die Thematik angeht. Natürlich packt man es jetzt nicht ganz so hart und roh an, wie man das vielleicht in Arthouse-Filmen machen würde. Aber gerade dafür, dass man sagt, das ist hier Marvel und somit Disney, was dahinter steht, ist es schon beachtlich, wie stark man diese Figur, diese dunklen Passagen erforschen lässt. Jessica Jones ist eben eine Privatdetektivin und im Zuge dessen kommt sie halt mit einigen Sachen in Berührung von düsterer Natur. Aber im Grunde geht es schon mehr in der Serie um sie und ihre Vergangenheit und ihre Figur. Und sie hat eine beste Freundin, die schon ein Kinderstar war und eben jetzt eine Talkshow hat. Und beiden sind nicht mehr so eng miteinander verbunden zu Beginn der Serie. Aber ja, das ist so ihr Sidekick, sage ich mal, diese Freundin. Und ansonsten geht es gleich in dieser ersten Staffel ganz klar um die eigene Vergangenheit von Jessica Jones. Man fängt nicht mit einer Urstory an. Also man erzählt nicht gleich, wie das alles dazu gekommen ist, von wegen, woher hat die ihre Superkräfte oder irgendwas. Das fand ich sehr angenehm, dass man ein bisschen anders angegangen ist. Und natürlich ist es allgemein ein Fortschritt, dass es jetzt mal wirklich eine Serie oder eben ein Film oder generell ein Produkt von Marvel gibt, das keinen männlichen Hauptdarsteller hat, sondern eine Frau. Und eben auch nicht keine Schwache oder sowas in dem Sinne, sondern die kommt wirklich allein zurecht. Das wird in der Serie ganz klar immer wieder gezeigt. Und das war auch lustigerweise was mich hinterher so ein bisschen genervt hat. Also nicht, dass sie zurechtkommt, sondern ihre Sidekicks haben mich genervt. Also es gibt einige Figuren, man muss jetzt nicht genau darauf eingehen, wer das so ist, die ihr so zur Seite stehen. Und die meisten sind wirklich ein Klotz am Bein, meiner Meinung nach. Also die Frau würde das alles alleine deutlich besser hinkriegen, bis zu einem gewissen Grad. Also da hat man bei Daredevil das irgendwie auch besser hinbekommen, dass der auch Hilfe braucht. Jessica Jones ist halt wirklich übernatürlich in dem Sinne und braucht nicht so viel Hilfe. Also sie versuchen es in die Story einzubauen, aber auf mich wirkt es an manchen Stellen dann eher, als wenn es sie zurückhalten würde, dass sie eben mit normalen sterblichen Leuten versucht zusammenzuarbeiten. Was die Besetzung angeht, Jessica Jones wird von Kristen Ritter gespielt, eine Schauspielerin, von der ich selber noch nicht viel gesehen habe, aber das bisschen, was ich gesehen habe, fand ich sehr, sehr gut und stark. Und das war natürlich Breaking Bad. Dort spielt sie die Freundin von Jesse Pinkman in einer der Staffeln und hat das damals schon sehr, sehr gut gespielt, auch wenn es eine eher negative Figur war. Und hier spielt sie eindeutig die, ja, schon Heldin der Geschichte, auch wenn sie Alkohol trinkt in Massen und ja, ein bisschen, ja, derb drauf ist, aber eben nicht in dem Sinne von, also Anti-Held würde ich das nicht nennen. Also sie ist schon ganz klar noch die positive Figur in dieser Geschichte, für die man auch leiden und fühlen soll. Und genau, Kristen Ritter spielt das auch gut. Ich finde, sie ist da gut besetzt in dieser Rolle. Sie war scheinbar auch immer vor langer Zeit schon die erste Wahl für diese Rolle, weil diese Serie war lange in der Produktionshölle und wurde von Sender zu Sender geschoben. Und dann hat es eben Netflix sich gekrallt und ja, auf jeden Fall gut besetzt. Auch die Nebenrollen sind eigentlich alle meistens relativ okay. Es gibt ein, zwei Leute, die ich etwas arg, ja, was heißt nicht schwach, aber es ist ganz ähnlich, lustigerweise, wie bei der Daredevil-Serie, die letztes Jahr bei Netflix rauskam. Es gibt ein paar Nebendarsteller, die das Ganze so spielen, als wenn sie in so einer klassischen, normalen, in der Realität gründenden Serie wären. Aber so amerikanisch halt. Also so richtig, ja, es wird trotzdem überdramatisiert gespielt, auch wenn die Situation eher ein nüchternes und rationales ja, Vorgehen in der Art, wie man sich verhält, erfordert. Und ich erkläre es jetzt nicht richtig gut, ehrlich gesagt, aber die Nebendarsteller sind teilweise ein bisschen, ja, platt von ihrer Darbietung her. Und generell muss ich auf jeden Fall zu dieser Serie sagen, dass ich die erste Hälfte so circa wirklich unterhaltsam fand. Ich bin eigentlich kein Freund von diesen Superhelden-Serien. Also The Flash und Green Arrow und all das, da kann man mich echt mit jagen. Aber ich fand Daredevil damals ganz gut, also recht unterhaltsam. Es ist auf jeden Fall ein Unterhaltungsprodukt. Man wird jetzt hier nicht wirklich neue Wege finden oder. Also bahnbrechend ist das jetzt für mich nicht, abseits dessen, dass es endlich mal ein weibliche Hauptdarstellerin in so einer Superhelden-Serie ist. Und nämlich nicht so eine Platte wie Supergirl, was jetzt ja auch mittlerweile verwirklicht wurde. Und ja, die erste Hälfte der Staffel, sage ich mal circa, es sind 13 Folgen, ich sag mal so die ersten 6 bis 7 sind wirklich gut und man hat eine klare Handlung, einen klaren Handlungsstrang, der auch ziemlich gut zieht, weil eben ein Widersacher in dieser Serie vorkommt. Der Hauptwidersacher von Jessica Jones in der Serie, es ist kein großer Spoiler, denn es wird ab der ersten Folge etabliert, dass es da jemanden aus der Vergangenheit von Jessica Jones gibt, der ja ziemlich übel ist. Und dieser jemand wird von David Tennant gespielt, ein Schauspieler, mit dem ich auch nicht so viel Erfahrung habe, aber natürlich kenne ich ihn als Doctor Who. War einer der beliebten Doctors aus Doctor Who. Und ja, der spielt hier den Bösewicht und zwar Kilgrave, wie diese Figur heißt, was natürlich sehr, sehr albern ist. Aber in der Serie, wo die Hauptfigur Jessica Jones heißt, was so ein bisschen nach einer Stripperin klingt, die so als Thema für ihre Shows Indiana Jones nimmt. Also in dem Universum ist das halt einfach gegeben. Diese Figur hieß in dem Comic schon so oder wurde auch als Purple Man bezeichnet, weil er tatsächlich in den Comics lila Haut hatte. Und das ist hier nicht der Fall. Man hat sich also definitiv eh ein bisschen mehr in die Realität verabschiedet, was die Comics angeht. Und der spielt eben den Hauptwidersacher. Und so viel kann man, finde ich, sagen, ohne da irgendwas kaputt zu machen oder so. Der kann Leute beeinflussen. Also jeder hat es eben. Jessica Jones hat diese übernatürlichen Fähigkeiten, von wegen zu springen und schnell zu rennen und eben sehr stark zu sein. Und seine eigentliche einzige Fähigkeit ist, dass er Leute kontrollieren kann, indem er, wenn sie ihm nahe sind, also es reicht nicht, dass es über Telefon oder so läuft, sondern sie müssen mit ihm im selben Raum sein. Er sagt ihnen irgendwas und sie machen das auf der Stelle. Egal was. Und diese Idee, deswegen erwähne ich es auch, obwohl das eben jetzt nicht unbedingt in der allerersten Folge gesagt wird, aber es ist kein großes Staatsgeheimnis, was erst am Ende etabliert wird, sondern von der ersten Folge an wird diese Figur aufgebaut. Und spätestens ab der dritten ist er auch aktiv dabei. Auf jeden Fall ist diese Idee dieser Figur richtig, richtig interessant. Was Marvel ja immer als Problem hatte, war, dass sie keine guten oder interessanten Bösewichte hatten. Das Problem hat man hier eindeutig nicht. Also Kilgrave oder Purple Man, wie auch immer man den jetzt nennen will, David Tennant spielt ihn eben, ist richtig, richtig interessant und richtig, richtig böse. Also wirklich ein richtig übler Typ, weil gerade wenn man so eine Power hat, also so eine Fähigkeit, ist ja der Grat wirklich hart. Also das fällt ja nicht schwer, das für negative Dinge zu nutzen. Aber diese Figur wird natürlich auf eine Art und Weise dargestellt, auch vom Schauspieler wirklich ganz gut. Diese absolute Leichtigkeit im Zerstören von dem Leben anderer Menschen, eben mit einem albernen Satz. Also das ist halt ein ganz extremes Level, wenn man sagt, dass diese Leute das zu 100% machen, was du sagst. Und eben, dann sagt er zu jemandem, gut, spring von dem Dach. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Diese Leute machen das. Man kann die auch nicht aufhalten, außer eben sie wirklich ohnmächtig schlagen oder so. Aber selbst wenn sie aufwachen, wenn das immer noch, der Wirkungsgrad immer noch da ist, dann versuchen die es weiterhin. Und das ist wirklich ein radikales und gruseliges Konzept. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass man diese Figur genommen hat. Das ist einer der Erzwidersacher von Jessica Jones in den Comics und galt immer so als ein bisschen schwierig, den auf die Leinwand oder eben auf den kleineren Bildschirm zu bringen, weil es eben eine sehr düstere Story ist. Also eben, es geht um Vergewaltigung, es geht um Missbrauch und all sowas. Es sind sehr, sehr harte und heftige Themen. Und die erste Hälfte der Staffel, finde ich, wird man der Dimension dieser Themen und dieser Gewalt eigentlich sehr gut gerecht, dass man das sehr gut rüberbringt, was für eine Machtlosigkeit das ist und ja, wie anonym diese Bedrohung auch ist durch diesen Menschen. Also das ist in der ersten Hälfte sehr, sehr gut und habe mich auch wirklich ziemlich gut unterhalten. Also ich war wirklich dann voll drin und habe eine Folge nach der anderen angeguckt. Und auch die ganze Ästhetik der Serie ist einfach wirklich ganz nett. Es ist so ein bisschen dieses Noir-Feeling drin, mit leichter Saxophonmusik im Hintergrund und Schatten werden über Straßen geworfen und so. Also es ist schon so ein bisschen Noir-Feeling. Aber eben auch generell ein schöner Look. Also gerade weil der Böse eben heißt der Purple Man. Und man hat natürlich die Figur jetzt nicht mit lila Haut ausgestattet, Gott sei Dank. Aber man hat dann zum Beispiel optisch eben das eingearbeitet, dass immer wieder, wenn es um diese Figur geht oder man die Präsenz von dieser Figur merkt in irgendeiner Form von dem, was um die Hauptfigur herum passiert, wird immer wieder die Farbe lila stark benutzt. Und das ist sehr schön. Und wenn man jetzt sich überhaupt nicht mit den Comics beschäftigt hat vorab und nicht informiert ist, fällt es einem vielleicht gar nicht so stark auf am Anfang. Aber es ist ein netter Touch einfach dabei. Also es gibt einen Wiedererkennungswert mit diesem Bösewicht, auch wenn er nicht direkt in Erscheinung manchmal tritt, ist trotzdem immer ein Bezug zu dieser Figur da. Und das finde ich ist sehr, sehr gut gelungen. Eben auch die Besetzung ist in dem Fall sehr gut. David Tennant, wie gesagt, habe ich keine große Erfahrung damit, wie gut der als Schauspieler wirklich ist. Ich meine, ich erinnere mich an seine kleine Rolle in Harry Potter auch. Aber das war ja albern, das waren ja winzige Rollen. Und eben Doctor Who gucke ich überhaupt nicht, deswegen keine Ahnung. Aber der ist hier gut besetzt im Grunde, also spielt das auch ganz gut. Und auch der restliche Cast, also Carrie-Anne Moss, bekannt aus den Matrix-Filmen unter anderem, spielt eine eiskalte, harte Anwältin. Und also die Besetzung ist teilweise sehr gut und teilweise hat man hier so ein paar Frischlinge rangelassen, was ja auch mal wichtig ist, dass neue Leute irgendwo reinkommen. Aber die bringen einen halt dann immer wieder ein bisschen raus aus diesem harten und ernsten Feeling, was diese Serie absolut hat. Und was ich halt erfrischend finde, weil diese Marvel-Filme sind schon immer sehr locker und sehr leicht. Und ich finde es mutig, dass man sagt, okay, diese Serie spielt im selben Universum. Das wird auch in der Serie ab und zu wird darauf Bezug genommen. Eben von wegen, da wird vom dicken grünen Typen geredet. Das ist eindeutig der Hulk. Und das Ganze spielt in New York, wo ja auch einer der Avengers-Filme gespielt hat. Also man lässt den Bezug ganz klar da zum Filmuniversum. Und trotzdem sagt man, wir sprechen hier die dunkleren Themen an. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das ist der größte Pluspunkt, dass man sich hier getraut hat, ganz anders zu sein als die restlichen Formate. Was aber jetzt eindeutig als großer negativer Punkt genannt werden muss, ist die Länge dieser Staffel. Eben, ich habe ja gesagt, die ersten 6, 7 Folgen fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Und dann fällt das Ganze so ein bisschen auseinander. Ich finde einfach im Nachhinein vor allem, es hätte als Miniserie oder eben als deutlich kürzere Staffel deutlich besser funktioniert. Ich weiß nicht, ob es dann Leute gibt, die extrem rebellieren, wenn sie nur 6, 7 Folgen von einer Serie bekommen als erste Staffel. Ich finde es viel angenehmer, wenn man lieber wenig Folgen hat. Und dafür richtig gut. Also ich meine, man sieht das ja am Erfolg von Sachen wie Sherlock, dass Leute das durchaus hinnehmen und auch gucken trotzdem, auch wenn es extrem wenig Folgen sind, solange da dann genug Story ist und dass die Leute wirklich in den Bann zieht, dann verliert man da auch nicht Zuschauer letzten Endes mit. Ist vor allem bei einem Format wie Netflix egal, weil es da ja nicht um wöchentliche Zuschauerzahlen geht. Es geht einfach nur darum, wie viele konsumieren dieses Produkt und es ist ja egal, wie viele Folgen das dann sind. Und da hätte man echt deutlich kürzen können. Also es wird einfach. Ja, ebenso ab Folge 6, 7 ist eigentlich die Luft raus und man hat den Handlungsbogen und den Spannungsbogen, den man mit diesem Widersacher, der sich durch die ganze Staffel zieht, den hat man ausgereizt und dann überspannt und dann geht es aber immer noch weiter. Und das ist sehr, sehr, sehr, sehr schade, weil man eben bis dahin wirklich eine gute Formel gefunden hatte. Und dann wiederholen sich fast die Sachen schon. Also es geht dann immer wieder von vorne los, dass man versucht, dem habhaft zu werden, diesem Bösen. Und dann haut es wieder nicht hin und dann macht man denselben Ansatz nochmal oder. Der Böse macht wieder irgendwas Böses. Und die Sachen sind auch manchmal dann ohne Sinn. Also es kommen dann immer so Schwierigkeiten auf oder es stellen sich Dinge in den Weg, die letzten Endes so völlig, ja, bedeutungslos sind und auch nicht wirklich Gewicht haben am Ende. Und das ist einfach sehr, sehr schade. Also zum Ende hin verliert das völlig an Spannung. Und auch das Finale der Staffel ist leider sehr, ja, ereignislos. Also es kommt nicht der große Moment, wo man sagt, wow. Jetzt hat sich das ausgezahlt, jetzt hat man hier über lange Zeit hinweg was aufgebaut und jetzt kommt der große Moment, wo dieses Warten und diese Anspannung endlich sich auszahlt, sondern der Punkt wird ganz früh erreicht und man macht einfach 6, 7 Folgen weiter. Und so wirkt es halt auch, als hätte man einfach gesagt, ja, aber Leute, wir müssen hier 13 Folgen zusammenkriegen. Das gehört sich einfach so in den amerikanischen Formaten. Aber wir haben nicht genug Handlung da. Das war bei Daredevil schon auch ein bisschen so, nur nicht ganz so extrem. Also bei Jessica Jones ist es wirklich so krass, dass es da Folgen gibt, die könnte man komplett rausnehmen im Nachhinein. Die müsste man gar nicht angucken, blöd gesagt, bis auf eine 5-Minuten-Szene. Und es wird trotzdem noch funktionieren komplett. Und das ist einfach, das mag ich gar nicht. Also wenn Folgen im Nachhinein keinen Sinn haben, wenn sie in dem Moment, in dem man sie guckt, man vielleicht denkt, oh, das macht irgendwie jetzt keinen Sinn oder ist das langweilig, das mag manchmal sein, aber das finde ich nicht schlimm, wenn im Nachhinein sich das Ganze so sehr auszahlt. Also das ist immer ein Problem, was viele zum Beispiel mit Breaking Bad hatten oder mit Sachen wie Mad Men, dass man immer gemeint hat, ja, in der Folge ist ja eigentlich gar nichts passiert. Und 2 Folgen später merkt man aber, wie wichtig es war, diese, ja, ich sag mal, Leere zu haben und diese Wartezeit. Das gelingt Jessica Jones leider in dem Fall gar nicht. Also es ist wirklich die ersten 6, 7 Folgen richtig gut, der Spannungsbogen wird immer weiter gespannt und aufgebaut. Und dann hat man es aber nach 7 Folgen bereits zu einem solchen Extrem getrieben, dass man eigentlich das Ganze auflösen muss und dann tut man es, aber macht einfach weiter und sagt sich, ja, naja, was, wenn wir jetzt einfach uns ausdenken, dass es doch noch weitergeht und man nicht auf und wir nicht hier ein Ende für das Böse oder das Gute haben, sondern einfach weitermachen können. Und das ist leider sehr, sehr schade. Was vor allem auch damit zusammenhängt, dass eben die Nebendarsteller, die ich schon erwähnt hatte, die auch nicht so ganz passen irgendwie von der Art, wie sie spielen, bekommen dann eben auch so eigene Handlungsstränge. Und die sind zum Teil wirklich sehr ermüdend, sehr, sehr langweilig auch. Und dienen dann nur, um wieder nach 3 Folgen eine Gefahr oder irgendwas aufzubauen, was dann Jessica Jones letzten Endes im Weg steht, um ihren Widersacher festzunageln. Und das macht man halt locker 2, 3, 4 Mal. Und irgendwann reicht es, irgendwann denkt man sich halt einfach, ehrlich gesagt, wirklich, sag dich von all diesen Leuten mal los für einfach 2, 3 Monate und mach dein Ding, weil das ist ja übelst ermüdend, wie diese Leute immer wieder im Weg stehen und dann noch pissig hinterher sind, dass sie jetzt irgendwie im Weg gestanden haben und fast draufgegangen wären und irgendwie finden sie es auch noch doof, dass das so passiert ist, was aber irgendwie logisch ist. Und also das war wirklich nervig, dass diese Dynamik zwischen den Figuren irgendwann sehr anstrengend wurde und man einfach dachte, okay, also wenn ihr einander nicht respektiert, wie soll ich denn irgendwen von euch respektieren oder euch sympathisch finden? Und ja, also gesagt, das war sehr, sehr schade. Die erste Hälfte ist wirklich gut und dann zerfällt es ziemlich stark. Deswegen kann ich auch keine wirkliche Empfehlung dafür aussprechen, sich Jessica Jones anzugucken. Abseits dessen aber als einzigen großen Punkt, den ich nennen würde im Nachhinein, es gibt mal eine weibliche Hauptdarstellerin als Superheld, die macht das auch richtig gut. Und auch der Bösewicht in dem Fall ist endlich mal wieder was Markanteres und was Neues. Also man hat sowas noch nicht gehabt. Also gerade in dem Marvel-Film gibt es abseits von Loki, den alle feiern, den ich jetzt nicht schlecht finde, aber jetzt auch nicht so toll. Die haben einfach keine guten Bösewichte. Das, was man in Batman-Filmen immer ganz gut hinbekommt, zumindest in den letzten, dass man interessante Gegenspieler hat, das gelingt hier endlich mal. Leider eben im kleinen Format und ja, aber ist auf jeden Fall tolle Entwicklung, dass man sich da getraut hat, so düstere Themen anzusprechen. Was ein bisschen gefährlich ist, finde ich, und was ich auch nicht so wirklich gutheißen kann, persönlich jetzt mal, eben es werden diese Themen wie Vergewaltigung angesprochen, also eben, gerade wenn man von einem Gegenspieler spricht, der Menschen mit einem einfachen Wort in jeglicher Form komplett kontrollieren kann, dann glaube ich, weiß jeder, inwiefern hier das Thema Vergewaltigung ins Spiel kommt und wie düster das dann vor allem ist in Bezug darauf. Und am Anfang gelingt einem, finde ich, diese Gratwanderung sehr gut, zu zeigen, wie ernst dieses Thema ist und wie heftig das vor allem in dem Zusammenhang auch noch wird. Also wie schutzlos man da als Mensch ist, wenn man jemandem gegenübersteht, den man sich dann überhaupt nicht verwehren kann. Und das gelingt eine Zeit lang sehr gut und dann versuchen die Macher hier, den Bösen auch irgendwie sympathisch zu machen. Das ist ja auch oft ein guter Trick, den man da in Drehbüchern anwendet, um zu sagen, hey, es gibt 2 Seiten zu der Medaille und das ist auch gut, dass man nicht immer diese urbösen Leute hat. Aber leider gelingt es halt nicht so wirklich. Und das ist halt gerade bei dem Thema dann schon irgendwie schwierig, wenn man merkt, dass man jetzt Dialoge hatte und Szenen, die so Sachen wie ja, Vergewaltigung und Freiheitsraub und Mord so ein bisschen runterspielen, weil, naja, jeder hat so seine Probleme. Und das fand ich echt grenzwertig. Da waren Stellen dabei, wo ich gesagt habe, nee, also da würde ich dann das Thema dann doch lieber nicht ansprechen und nicht versuchen, meinen Gegenspieler zu sehr zu verständlich zu machen und ihm eine Motivation für all das zu geben, warum er das tut, wenn es dann darin ausartet, dass man irgendwie den Umstand und den Begriff von Vergewaltigung ein bisschen runterspielt. Also ist vielleicht ein bisschen hart von mir jetzt ins Visier genommen, diese Art, wie man das Thema angegangen ist, aber ich fand es ein bisschen unglücklich an der Stelle. Das ist eher eine Randnotiz, es ist nicht so schlimm, was den Unterhaltungswert dieser Serie trotzdem ausmacht. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr Feingefühl oder Fingerspitzengefühl durchaus gewünscht. Also in diesem Sinne, wenn man ein Fan von Daredevil bereits war, dieser Serie, die auch ganz lose, sag ich mal, zusammenhängt mit Jessica Jones, weil es eben in derselben Stadt einfach spielt, dann kann man auch hier zugreifen, wenn man Daredevil wirklich, wirklich gefeiert hat. Wenn man generell kein Fan von Comics an sich ist oder von Comicfiguren und diesem Übernatürlichen, dann kann man auf jeden Fall einen klaren Bogen, ganz klaren Bogen um Jessica Jones auch machen. Es ist, hier und da gibt es frische Ansätze und neue Ideen, aber man hat dann leider nicht genug, um diese Laufzeit vollzubringen. Und ich hätte mir gewünscht, dass man dann da die Konsequenzen gezogen hätte und gesagt hätte, wir machen eine kurze Staffel mit 6, 7 Folgen, die wäre richtig stark gewesen. Und so muss ich jetzt eher sagen, dass wenn eine zweite Staffel rauskommt, ich mir das echt doppelt überlegen muss, ob ich dann nochmal reingucke. Also da mache ich es dann wirklich eher von Kritiken abhängig, ob ich mir dann die zweite Staffel auch noch anschaue. Wenn die überwältigend gut sind und sagen, oh mein Gott, ist das toll, dann gebe ich dem Ganzen vielleicht nochmal eine Chance. Ansonsten würde ich mir jetzt diese Story nicht weiter angucken, egal wie die weitergeht im Grunde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Toffer Offer Podcast.